الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der uns unter einer Gemeinschaft hat auferwecken lassen oder erwecken lassen, die vom besten aller Menschen geführt wird. Wir befinden uns in einer Gemeinschaft, in einer Umma, liebe Geschwister, deren Führer derjenige sein wird, der am Tag der Auferstehung die große Fürsprache einlegen wird, und Allah wird für niemanden anderes erlauben, die Fürsprache einzulegen, außer für ihn. Alles Lob gebührt Allah dafür, dass er uns zu einer Gemeinschaft gemacht hat, die angeführt wird von demjenigen, vor dem niemand das Paradies betreten wird. Zu einer Gemeinschaft, die angeführt wird von demjenigen, in dessen Hand die Schlüssel des Paradieses sind. Lass uns, liebe Geschwister, ein weiteres Mal und inshallah nicht ein letztes Mal über diesen Charakter sprechen, dieses ausgezeichneten und auserwählten Menschen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sinn und Zweck dieses Themas, liebe Geschwister, ist sicherlich nicht nur, um diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam diejenige Rangstufe zu geben, die Allah ihm zugestanden hat. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist edler und größer als jeder Prediger oder jeder Dichter ihn jemals beschreiben könnte. Er ist genauso, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschrieben hat im Koran al-Karim, als er sagte, du hast wahrlich einen großartigen Charakter. Der Sinn und Zweck, liebe Geschwister, ist es, ein weiteres Mal zu zeigen, dass wir unsere Religion, dass wir uns unserer Religion zugehörig fühlen, indem wir, liebe Geschwister, danach handeln. Dass unsere Religion eine Religion ist, die man nicht nur in der Moschee praktiziert im Gebet, sondern eine Religion ist, die man praktiziert auch außerhalb des Gebetes. Diese Religion ist eine Religion, die sich zeigt in dem, was du glaubst, in dem, was du sagst, in dem, was du tust. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam als Vorbild, du wirst keine Gemeinschaft haben, die solch ein Vorbild genießt wie unsere Gemeinschaft. Dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Vorbild im Umgang mit Reichen und Armen, mit Verwandten und mit Nichtverwandten, mit der Ehefrau, mit Kindern, mit Muslimen, mit Nichtmuslimen. Und die Ursache dafür, liebe Geschwister, der Beweggrund für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das ist das Entscheidende, ist nicht, weil er eine gute Erziehung genossen hat oder weil er in einer bestimmten Familie geboren wurde und bestimmte Werte hochhalten muss, weil er eben zu einem bestimmten Stamm gehört oder ähnliches, sondern diese Werte, liebe Geschwister, sie stammen aus seinem Herzen, aus der Aqida, die in seinem Herzen gepflanzt ist. Das heißt, seine Überzeugung, seine Glaubensüberzeugung ist sein Motor gewesen, ist sein Beweggrund gewesen, diesen Charakter an den Tag zu legen. Manche von uns haben vielleicht einen guten Charakter, weil sie zum Beispiel, es gibt verschiedene Gründe, aber unter anderem, weil sie zum Beispiel aufgezogen worden sind unter Beduinen, was es heutzutage immer noch gibt, und Leute aufgezogen worden sind in bestimmten Gegenden, die ländlich sind. Die Menschen sind dort anders als die Menschen, die in Städten aufwachsen, Großstädten aufwachsen. Dadurch kennt er zum Beispiel viele tugendhafte Eigenschaften, wie zum Beispiel Großzügigkeit, wie zum Beispiel Ehre, wie zum Beispiel der Gute oder Gastfreundlichkeit, oder dass man sein Wort hält, wenn man es verspricht, dass man ehrlich ist, wenn man spricht, dass man das einem anvertraute Gut wieder aushändigt an die Person, der es gehört. Aber die Frage ist, ist der Beweggrund die Aqida dieser Person, oder ist es lediglich die Erziehung, die Herkunft, von der er herkommt? Der Unterschied ist nämlich, im einen Fall ist es eine Ada, ist es eine Norm, unter der er aufgewachsen ist, und im anderen Fall ist es eben eine Ibada, ein Gottesdienst, den er an den Tag legt. Liebe Geschwister, wer an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und an seinen Namen Ar-Raqib, das ist derjenige, der einen beobachtet. Wer Allah subhanahu wa ta'ala an ihn glaubt und an diesen Namen Ar-Raqib glaubt, er wird nicht dazu imstande sein, auch nur ein einziges Wort auszusprechen, das Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufriedenstellt. Er wird nicht imstande sein, ein einziges Wort auszusprechen, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala seinen Zorn auf sich lädt. Allah sagte nämlich sinngemäß, übersetzt Surat Qaf in der 18. Ayah, kein Wort äußert er, der Mensch, kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter wäre. Ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemanden zu Unrecht gekränkt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemanden zu Unrecht beleidigt. Er hat niemanden zu Unrecht verflucht. Liebe Geschwister, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein wandelnder Koran auf Erden. Hört euch diese folgende Begebenheit an, die wir alle kennen. Und sie ist eine Begebenheit zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und nicht-muslimischen Menschen. Und wenn das seine Art ist, umzugehen, dann wie war es dann erst recht, seine Art umzugehen mit Muslimen und mit ihm Verwandten? Eines Tages saß der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und ein paar Juden kamen vorbei. Und sie begrüßten ihn. Nein, vielmehr beteten sie gegen ihn und sagten zu ihm, der Tod sei mit dir und Allahs Fluch. Und im Arabischen, das Wort As-Salam ist der Friede und As-Sam ist der Tod. Und das ist ein Wort, was man leicht überhören kann. Aber der Prophet hat es nicht überhört. Und auch seine Frau Aisha hat das nicht überhört. Sie sagten zu ihm, der Tod sei mit dir und der Fluch. Der Tod sei mit dir. Darauf antwortete Aisha radiallahu anha, und ebenfalls mit euch möge der Tod sein und der Fluch Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha, wahrlich Allah liebt es nicht, dass man Unverschämtes spricht. Er liebt es nicht, dass man viel unverschämte Sachen spricht, sondern sprich einfach nur ebenfalls. Auch wenn du für sie das Gleiche bittest, denn das ist wie Auge um Auge, aber du hast diese schlechten Worte nicht mit deiner Zunge ausgesprochen. Und du hast dich nicht daran gewöhnt, solche Worte auszusprechen. Und so ist es, liebe Geschwister, dass manche Leute sogar, wenn sie in einer Narkose sind, dass sie nur schöne Worte sprechen, weil in ihrem Innersten ist nur Schönes. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und wie ihn beschreibt Anas radiallahu anhu, der sein Diener war für 10 Jahre lang. Er sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat niemals unverschämte Sachen gesagt. Er hat niemals geflucht und hat niemals beleidigt. Und wenn er etwas gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dann hat er seinen, also das ist die sinngemäße Übersetzung, dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, wenn er seine Unzufriedenheit zum Ausdruck wollte, hat er sie zum Ausdruck gebracht, aber nicht dabei irgendwelche Worte gesagt, die unverschämt sind oder eine Beleidigung oder einen Fluch beinhalten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam befand sich auf seiner Fitra. Das heißt, gemäß der natürlichen Veranlagung, gemäß der er geboren wurde, sallallahu alaihi wasallam. Und dann liebt man das Gut für alle Menschen, liebe Geschwister. Aber jemand, der von seiner natürlichen Veranlagung, von seiner Fitra abgekommen ist, er befindet sich auf dem Weg von Iblis. Er befindet sich auf dem Weg von Iblis und er wird nicht vorsichtig sein, wenn es darum geht, unverschämten Dingen aus dem Weg zu gehen. Schaut euch dieses einzige Beispiel an, was auch wieder in diesen Tagen aktuell geworden ist. Vielleicht habt ihr mitbekommen, liebe Geschwister, über den Skandal, der sich in Bayern abgespielt hat, in einem Kloster namens Ettal. In diesem Kloster lebten Mönche, in diesem Kloster lebten christliche Gelehrten und Frauen und Männer. Und Gott weiß, wer mit ihnen noch gelebt hat. Und Kinder haben mit ihnen gelebt. Sie haben gelebt in diesem Kloster, weit weg von diesem Leben. Und in Klammern, ich sage auch, weit weg vom nächsten Leben. Und sie haben sich zu Gottesdiensten zurückgezogen, wie sie behaupten. In Wirklichkeit wird Allah subhanahu wa ta'ala nichts annehmen von ihren Gottesdiensten, auch wenn sie sich so viel Mühe darum geben, denn Allah wird nur das annehmen, was in Übereinstimmung ist mit der Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zwischen den 50er und 80er Jahren haben sich in diesem Kloster Dinge abgespielt, möge Allah uns davor bewahren. Es gab Übergriffe, Angriffe, Vergewaltigungen, liebe Geschwister, möge Allah uns davor bewahren, gegenüber Jungs und Mädchen. Kleine Kinder, nicht große Kinder, liebe Geschwister, kleine Kinder. Und all dies ist erst jetzt in den letzten Jahren herausgekommen. Und wenn du das überlegst, das heißt über 30 Jahre, wenn wir uns jetzt im Jahr 2013 befinden und wir sagen, 1980 hat die Sache aufgehört, ist aufgeflogen, angenommen, aber ist sie ja nicht. Sie ist erst über 30 Jahre später aufgeflogen. Und sie haben mit ihnen Dinge gemacht, die sich ein Mensch, der noch gemäß seiner natürlichen Veranlagung lebt, nicht vorstellen kann, dass ein Mensch so etwas machen kann. Und am Ende des Berichtes erwartet man, und ich sage das als Beispiel für eine Person, die von ihrer Fitra abgekommen ist, als am Ende, und warum sie abgekommen sind, werden wir sehen, am Ende erwartet man an diesem Bericht, ja okay, wer sind denn die Verbrecher? Wer sind denn die Verbrecher und die Verbrecherinnen, damit wir sie namentlich bloßstellen können und zur Rechenschaft ziehen können, gerichtlich? Und die Antwort lautet am Ende des Berichtes, diese Straftaten liegen so weit zurück, dass sie mittlerweile schon verjährt sind. Das ist die Antwort, liebe Geschwister. Das heißt also, wenn man eine Straftat begeht, sich lang genug so zurückziehen kann, dass man nicht aufgedeckt wird, nicht bloßgestellt wird, nicht angezeigt wird, dann, wenn du das geschickt genug anstellst, dann wirst du nach gewisser Zeit schuldfrei sein und man wird dich nicht mehr anzeigen können. Das ist eine Unterstützung von Verbrechen, nichts anderes. Es ermuntert jeden Menschen, ein Verbrechen zu begehen und nur gut genug natürlich Vorsichtsmaßnahmen zu kehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen erniedrigen, die solche Gesetze aufgestellt haben. Das sind Gesetze aus der vorislamischen Zeit. Wo ist da die Gerechtigkeit? Wird etwa ein Mensch, nur weil die Jahre vergangen sind, einem verzeihen, wenn sein eigenes Kind unter so etwas gelitten hat, möge Allah uns davor bewahren? Stell dir vor, jemand kommt in dein Haus und beklaut dich und nach 30 Jahren kommt er. 30 Jahre ist übrigens das Maximum. Das heißt also, maximal 30 Jahre, dann ist eine Straftat auf jeden Fall verjährt. Die einzige Ausnahme, die sie gemacht haben, ist bei dem Mord. Beim Mord gibt es keine Verjährung, da sind sie gemäß der Fitra geblieben. Aber ansonsten, wenn, stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und bestiehlt dich und nach 30 Jahren kommt er zu dir und sagt, Assalamu alaikum, wie geht's dir? Ich bin derjenige, der dich vor 30 Jahren gestohlen hat, aber ich werde dir meine Sachen nicht zurückgeben, deine Sachen nicht zurückgeben und du hast auch nicht mehr das Recht, mich anzuzeigen. Und es kann auch sein, dass es weniger als 30 Jahre sind, wie gesagt, je nachdem, wie schlimm die Sache ist. Der Grund für all dieses ist nichts anderes als erstens eine Abweichung von der Fitra des Menschen, eine Abweichung von der Aqidah Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Ursprung dieses ganzen Übels. Danach kommt dann die Abweichung von dem Charakter eines Menschen und die Abweichung von den tugendhaften Eigenschaften. Und schau dir den unseligsten von ihnen an, als er jetzt seinen Posten aufgegeben hat. Warum hat er seinen Posten aufgegeben? Offensichtlich, weil es zu viele Gräueltaten gegeben hat. Er selbst hat den Auftrag gegeben, dass drei Kardinäle eine Untersuchung anstellen sollen, was dort alles im Vatikan und in der katholischen Kirche geschehen ist. Und man hat eine Schrift angefertigt, liebe Geschwister, von 300 Seiten, aber seine Heiligkeit hat bestimmt, dass niemand diesen Bericht sehen darf, außer dem neuen Papst. Und warum? Damit eben diese Gräueltaten verdeckt werden, damit diese Gräueltaten einfach nicht ans Tageslicht kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Unsere Medien, die Medien, die in muslimischen Händen sind, sind leider nicht intelligent genug, um diese Situation, um solche Nachrichten für die islamische Da'wah auszunutzen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, solch ein Übel ans Tageslicht zu bringen, um den Menschen zu zeigen, das sind die Menschen, für denen ihr eure Kirchensteuer bezahlt. Auch, liebe Geschwister, kenne ich aus dem persönlichen Umkreis indirekt eine Person, die katholischen Glauben zwar ein Priester. Er hat sich offensichtlich in eine Frau verliebt und wollte heiraten, aber ihr wisst, dass die Katholiken dürfen nicht heiraten. Und deswegen, also ich meine die Priester von ihnen, und deswegen musste er irgendwas machen. Was hat er gemacht? Er hat einfach seine Religion gewechselt und ist übergetreten zu den Protestanten und hat dann dort einfach geheiratet. Das ist vergleichbar mit einem Muslim, der seine Aqida wechselt und zum Schiitentum übertritt, damit er eine Frau auf Zeitehe heiraten darf, die ihm gerade gefällt. Alles so wird Allah, der uns recht geleitet hat zu dieser Religion. Wäre Allah nicht gewesen, liebe Geschwister, hätten wir niemals zu dieser Wahrheit gefunden. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auf diesem Weg sterben lässt, während er mit uns zufrieden ist und unsere Sünden uns vergibt. Liebe Geschwister, erst einmal kommt die Aqidah, dann kommt die Aussagen, dann kommen die Taten. Und zu guter Letzt möchte ich mit einem Bericht enden, der wieder zeigt, dass der Islam pocht darauf, dass man umsetzt, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Und zwar überliefert uns Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah ta'ala in seinem Buch Hillatul Awliya. Und bevor ich diesen Bericht sage, es gibt ein Wort, das heißt Zingulum. Das Wort Zingulum ist dieser Gürtel, dieser Streifen, dieses Stück Stoff, was der Kardinal über seine Hüfte gebunden hat oder um seinen Hals gewickelt hat oder ähnliches. Ihr habt das mit Sicherheit schon öfter im Fernsehen gesehen, dieses rote Farbe oder ähnliches oder rosane oder lilane. Und zwar berichtet uns Al-Humaydi, er sagte, ich war eines Tages in Ägypten und hörte, wie Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, der berühmte Imam al-Shafi'i, rahmahu ta'ala, uns einen Hadith über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erzählte. Daraufhin sagte ein Mann zu ihm, O Abu Abdullah, Abu Abdullah ist sein Spitzname oder sein Beiname, O Abu Abdullah, hältst du dich, ist das auch deine Meinung, das was der Prophet im Hadith gesagt hat, diese Fiqh-Angelegenheit, ist das auch deine Meinung in deinem Madhab? Daraufhin sagte der Imam, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein, sehe ich etwa so aus, als käme ich aus einer Kirche? Oder siehst du etwa, dass ich ein Zingulum trage? Wenn etwas authentisch über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, ein Hadith, dann ist dieser Hadith meine Meinung automatisch. Und ich bin der Erste, der sich daran hält und ich werde es umsetzen und ich werde davon nicht abweichen. Sollte der Hadith allerdings nicht authentisch sein, werde ich nicht ihn umsetzen. Siehst du etwa, dass ich ein Zingulum um mich gebunden habe, sodass ich nicht an das mich halte, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Möge Allah uns doch bewahren, möge Allah den Imam Shafi'i barmherzig sein und allen Imamen des Islam und allen Muslimen, liebe Geschwister, wer nicht nach dem handelt, was er vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört hat, ist so wie Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala es beschrieben hat und alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welt, sallallahu alaihi wasallam.